Bitteschön. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, ich bin Furkan Bagan und bin auf dieser Station als diensthabender Arzt tätig. Also ich würde gern mit Ihnen dieses Aufnahmegespräch führen. Wie heißen Sie? Ich heiße Melanie Goldstein. Melanie Goldstein. Goldstein, ja. Können Sie Ihr Vorname langsam buchstabieren, Frau Ja, Goldstein? Melanie schreibt sich M-E-L-A-N-I-E. Melanie. Und der Nachname Goldstein, G-O-L-D-S-T-E-I-N. Goldstein. Sehr gut. Und wie alt sind Sie, Frau Goldstein? 58. Wann wurden Sie geboren? 21. Juli 1965. Okay. Und wie groß sind Sie? 1,72 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 72 Kilo. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, Hausarzt ist Dr. Brinkmann. Brinkmann. Brinkmann. Okay. Okay. Frau Goldstein, was hat Sie zu uns geführt? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also seit 3 Stunden habe ich ganz heftige Kopfschmerzen. Ich halte das gar nicht mehr aus. Die gingen ganz plötzlich los und ja, Sie müssen mir helfen. Das ist ganz stark, ganz schlimm. Okay. Seit 3 Stunden, oder? Ja. Und können Sie, wo genau sind die Schmerzen? Können Sie es zeigen? Also eigentlich sind die im ganzen Kopf. Ganzen Kopf. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwo an einer Stelle besonders ist. Und strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus, Frau Goldstein? Nein, die sind nur im Kopf. Okay. Können Sie diese Schmerzen genau beschreiben? Also pochende, stechende, wie schätzen Sie ein? Ich würde sagen, sie sind mehr dumpf und ich habe das Gefühl, als ob der Kopf platzen würde, als ob es raus will aus dem Kopf. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 1 leichte und 10 unerträgliche Schmerzen sind? 8. 8. Okay. Und gibt es etwas, was diese Schmerzen verlindert oder verstärkt? Also ich muss mich ruhig hinsetzen oder ich habe mehr auch gelegen, weil ich traue mich gar nicht aufzustehen, weil mir auch so schwindelig ist. Haben Sie irgendwelche Auslöser für diese Schmerzen bemerkt, oder? Nein, ich habe keine Erklärung. Das ging ganz plötzlich los. Das ging auch nicht langsam los, sondern das ging ziemlich schnell los. Innerhalb weniger Minuten. Okay. Und haben Sie Sehstörungen, oder? Ja, mein Sehen ist auch nicht so gut jetzt in den letzten 1,5 Stunden. Das hat sich jetzt verschlechtert. Ich sehe, muss sehr angestrengt sehen und ich sehe auch etwas verschwommen. Gibt es diese Sehstörungen, die beide Augen oder nur eine? Ich glaube, mit beiden Augen. Die beiden, Nicht okay. unterschreiben. Hatten Sie solche Beschwerden schon einmal? Nein, sowas habe ich noch nie gehabt. Ich habe sonst eigentlich ganz selten Kopfschmerzen, aber überhaupt nicht so stark. Und Sie haben schon gesagt, Ihnen ist schwindelig und haben Sie Erbrochen oder? Ja, also mir war ziemlich von Anfang an dann übel und ich habe seither dreimal erbrochen. Und haben Sie Ihre Blutdruck gemessen oder? Nein, den habe ich jetzt in der Aufregung nicht gemessen, aber ich habe hohen Blutdruck. Sie haben schon einen. Okay. Seit wann haben Sie diese hohen Blutdruck? Ja, also bekannt ist er so richtig seit 5 Jahren. 5 Jahren. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Ja, Nein. da nehme ich ein. Moment, ich habe hier das auf dem Zettel stehen. Valsartan. Valsartan 5. Nehme ich eine Tablette morgens und eine abends. Nehmen Sie diese Medikamente regelmäßig ein, oder? Ja, regelmäßig. Und dann nehme ich auch noch Metoprolol 25, steht da drauf. Eins morgens und eine abends. Okay. Und sind Ihnen eine kribbende oder Taubheitsgefühl oder Lähmungserscheinungen bekannt? Nee, sowas habe ich nicht. Haben Sie einen Unfall gehabt, bevor diese Schmerzen aufgetreten sind? Da kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich habe keinen Unfall gehabt, ich bin nicht gestürzt. Nee, habe ich nicht. Okay, sehr gut. Und haben Sie so als sonst noch etwas bemerkt, oder? Nee, nee. Also im Okay. ganz Vordergrund stehen diese starken Schmerzen. Ganz starke Schmerzen, okay. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, da haben Sie seit 3 Stunden erstmalig aufgetretene heftige Kopfschmerzen, die dumpfe Schmerzen ist, ohne Strahlung, die Schmerzen strahlen nirgendwo aus. Ja. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Haben Sie Appetitprobleme oder? Nein, normalerweise nicht. Aber jetzt seit diesen 3 Stunden habe ich keinen Appetit. Da ist mir ja übel und habe ich erbrochen, da habe ich auch nichts gegessen. Haben Sie Bauchschmerzen oder vielleicht? Nein, ich nicht. Okay. Und wie ist Ihr Schlaf, Frau Goldstein? Normalerweise ist der Schlaf gut. Ich habe da keine Probleme. Ich kann schlafen. Schwitzen Sie in der Nacht oder nun? Nein, nein. Höchstens, wenn es so warm ist, mal. Aber in letzter Zeit war es ja nicht so warm. Aber wenn es richtig warm ist, nachts, dann schwitze ich auch mal. Aber das ist in Deutschland ja nicht so oft. Okay, Sie hatten diese Schmerzen erstmal. Ja, Okay. genau. Okay, und haben Sie Fieber oder? Nein, ich glaube nicht. Oder haben Sie eine Nackensteifigkeit bemerkt? Nackensteifigkeit. Also wenn ich den Kopf so bewege oder so, dass ich da nicht so. Nee, habe ich nicht. Nee. Und haben Sie Gedächtnisprobleme bemerkt vielleicht? Erinnern Sie sich an alle Dinge? Normal nicht, aber ich habe jetzt so den Eindruck, die letzten 3 Stunden, da aufgrund der Schmerzen habe ich nicht so richtig, da bin ich nicht so richtig fit, nicht so richtig da. Waren Sie ohnmächtig, Frau Goldstein? Ich glaube nicht. Okay. Und haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nein, ich habe mein Gewicht gehalten. Okay. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit der Stuhlgang? Nein. Stuhlgang, ja, Stuhlgang schon, weil ich habe eine Milchzuckerunverträglichkeit und das hat länger gedauert, bis das festgestellt worden ist. Und da hatte ich schon häufiger Probleme, Blähungen und Durchfall und so. Aber seitdem das jetzt bekannt ist und ich mich von der Ernährung her auch darauf einstelle, dann ist das viel besser geworden. Okay, sehr gut. Und Sie haben schon gesagt, dass Sie keinen Unfall gehabt haben. Sind Sie sicher dafür? Also in den letzten Woche oder in den letzten 2 Wochen haben Sie einen Unfall gehabt? Nein, habe ich keinen Unfall gehabt. Ist Ihnen eine Ohrensausen bekannt? Ohrensausen, also Geräusche im Ohr oder so? Ja, genau, Ohrengeräusche. Nee, habe ich nicht. Okay. Sie leiden an einer Bluthochdruck seit 5 Jahren. Haben Sie sonst etwas, irgendwelche chronische Erkrankungen oder? Mal dieses Milchzuckerunverträglichkeit. Damals hier hieß es auch Reizdarm, aber Milchzuckerunverträglichkeit habe ich, aber die ist jetzt besser geworden, weil ich eine gewisse, ich ernähre mich etwas anders, ja, indem ich Milchzucker habe. Und ich habe noch auf beiden Augen einen grünen Star. Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert oder stationär behandelt? Operiert worden bin ich als Kind. Da wurde ich an den Mandeln operiert. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie alt ich da war. Und ich wurde auch als Kind am Blinddarm operiert. Und vor 4 Jahren wurde ich an der linken Niere operiert wegen Nierenstein. Der musste durch eine Operation entfernt werden aus dem Nierenbecken. Der war so groß und führte dort zu Komplikationen. Ja, Können also Sie es wiederholen? Ich 4 Jahre wollte nur sicher sein. Nierenstein. Ja, Sie haben einen Nieren wegen Nieren Sie wurden wegen einem Nierenstein operiert. Ja, der linken Niere. Und war das komplikationlos, oder? Ja, das ist jetzt seitdem ist das gut. Ich gehe immer wieder zur Kontrolle, zum Urologen, aber das ist in Ordnung. Okay. Und Sie nehmen täglich Valsartan 5 Milligramm und Metoprolol 25 Milligramm ein. Gibt es noch etwas als Medikamente? Natürlich für den grünen Star nehme ich auch jeden Tag Tropfen. Wissen Sie dieser Name oder? Ja, der Name, den habe ich mir gemerkt. Er heißt Timoptol-Augentropfen. Okay, Nehme sehr ich gut. morgens einen Tropfen jeweils in ein Auge und abends jeweils also in jedes Auge jeweils einen Tropfen. Na, okay. Da waren die letzten Kontrollen beim Augenarzt aber ganz gut. Der Augenarzt sagte, es ist so an der Grenze, aber er war schon ganz zufrieden. Okay, das war sehr gut. Und haben Sie welche Medikamente gegen diese Schmerzen ein in den letzten 3 Stunden? Ja, ich habe mal eine Paracetamol genommen, aber die hat überhaupt nicht gewirkt. Ja, okay. Das hat Ihnen nicht geholfen. Okay. Und sind Sie gegen Corona und Kinderkrankheiten geimpft, Frau Goldstein? Ja, also ich gehe ja auch regelmäßig zum Hausarzt und der macht dann diese Gesundheitscheck-ups und prüft den Impfpass und da ist im Augenblick alles gut. Okay, sehr gut. Und waren Sie in den letzten 6 Monaten im Ausland? Nein, nein, war ich Okay. nicht. Und Frau Goldstein, können Sie Ihre Stirn runzeln? Stirnrunzeln. Ja, genau. Ich kann die Stirn runzeln, das kann ich. Okay. Und können Sie Ihre Ar Arme hochheben? Arme kann ich auch hochheben. Ja. Sehr gut. Sie haben eine Unverträglichkeit gegen Milchzucker und haben Sie noch etwas als Allergien oder Unverträglichkeiten? Also ich vertrage auch so tropische Früchte nicht so gut wie Kiwi. Kriege ich immer ein Brennen im Mund und das esse ich schon lange nicht mehr. Also hauptsächlich Kiwi vertrage ich nicht so gut. Und ich habe das wurde mal ausgetestet, eine Allergie gegen Nickel. Nickel. Okay, wissen Sie, wie äußern Sie sich gegen Nickel? Ja, Nickel? ich hatte mal einen Gürtel, die Gürtelschnalle am Bauch. Da hatte ich so plötzlich so einen Ausschlag bekommen und dann wurde das getestet und sagte der Hautarzt, ja, das ist eine Nickelallergie. Und seitdem ich das dann nicht mehr getragen habe und etwas Salbe genommen habe, dann ist das auch weggegangen. Ist gut. Ja, okay, ich verstehe Sie. Und rauchen Sie, Frau Goldstein? Ich rauche nicht, ich habe noch nie geraucht. Das war sehr gut. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Ja, nicht so regelmäßig, aber so jeden zweiten Abend vielleicht mal ein Glas Wein, aber nicht mehr. Ein Glas Wein, oder? Und bitte nächste Frage, nehmen Sie nächste Frage nicht persönlich, bitte. Diese Frage eine routinemäßige Frage, die ich zu jedem Patienten fragen muss. Also haben Sie schon einmal Drogen probiert? Konsumieren Sie Drogen? Nein, habe ich noch nie probiert. Ja, ich wollte nur fragen, weil manche Drogen so manche Beschwerden verursachen. Und treiben Sie regelmäßig Sport, Frau Goldstein? Zweimal in der Woche gehe ich joggen, so 30 Minuten. 30 Minuten. Okay. Und wie ist Ihr Familienstand, Frau Goldstein? Ich bin Goldstein, sind Sie verheiratet, oder? verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Keine Kinder. Okay. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Polizistin. Polizistin. Okay. Und haben Sie viel Stress Ja, der Arbeit? das ist oft der Schichtdienst, auch oft Nachtdienste. Das ist schon sehr anstrengend und ich bin manchmal auch dann immer ganz schön erschöpft. Hatten Sie eine Nachtschicht in der letzten Woche oder bevor diese Schmerzen aufgetreten sind? Nein, da war eine Mhm. normale Tagschicht. Sehr gut. Und leben Ihre Eltern noch, Frau Goldstein? Ja, der Vater, der ist 88 Jahre alt, der hat aber ein ziemlich schwaches Herz. Auch immer zum Kardiologen gehen und bekommt viele Medikamente, aber der kann sich gar nicht mehr groß belasten. Er hat auch ein bisschen Alterszucker, aber hauptsächlich ist es die Herzschwäche. Und die Mutter, die ist auch 88 Jahre alt, die hatte, als sie 65 Jahre alt war, da hatte sie Darmkrebs und ist da auch operiert worden. Aber es geht ihr von daher gesehen gut. Was ihr Probleme macht, ist Arthrose in den Fingern und in den Knien und in der Hüfte. Also sie hat eigentlich überall Arthrose, deswegen kann sie sich auch mehr richtig bewegen und geht an einem Rollator. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen. Und haben Sie Geschwister, Frau Goldstein? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay. Frau Goldstein, ich wollte nur mich bestätigen. Also, haben Sie eine Juckreiz bemerkt, vielleicht? Juckreiz am Körper oder am Ja, Kopf? genau. Ganze Körper, oder? Nö. Okay. Wir sind am Ende dieses Gesprächs. Ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann Ihnen ein Blut abnehmen. Ich muss mit meinem Oberarzt über Ihren Fall sprechen. Also dann werde ich wieder Sie zurückkommen und wir werden über Ihren Fall sprechen. Über Ihren Fall sprechen. Okay, können wir so machen. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Messen Sie regelmäßig Ihren Blutdruck? Ja, das habe ich im Anfang häufiger gemacht, aber ich muss zugeben, in den letzten 2 Wochen habe ich kein Mal mehr gemessen. Sonst messe ich so ganz sporadisch vielleicht einmal die Woche inzwischen nur noch. Ich weiß, dass das zu wenig ist, aber zuletzt war ich da etwas faul. Ihr Blutdruck mit diesem Medikament gut eingestellt? Wissen Sie? Ja, ich habe das Als ich häufiger gemessen habe, habe ich das dann noch aufgeschrieben und meinem Arzt gezeigt und der war eigentlich sehr zufrieden damit. Und auch vor einem halben Jahr war ich beim Betriebsarzt bei der Polizei, da wurde ich auch untersucht und das war auch in Ordnung. Aber das ist schon, wie gesagt, etwas länger her. Haben Sie Herzrasen? Nein, nein. Trinken Sie ausreichend Wasser? Trinken Sie ausreichend Wasser oder Flüssigkeit? Ob ich ausreichend trinke? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich habe im Dienst auch immer eine große Flasche Mineralwasser im Auto, wenn wir unterwegs sind. Nach dem Sport und so weiter. Ich glaube schon, dass ich genug trinke. Ich denke, alle Fragen gestellt, Herr Oberas. Diese Frage erforderlich oder nicht, ich weiß nicht. Der Patient hat gesagt, Vertigo. Schwarz vor den Augen müssen wir fragen, oder? Ja, Was denken Sie? glaube, der Kollege hat, glaube ich, gefragt, ob ich das Bewusstsein verloren hätte. Haben Sie gefragt? Bewusstsein verloren oder schwarz vor den Augen, Präsenkopf, Ja, schwarz schon. vor den Augen. Aber gut, auf der einen Seite wurde gefragt, haben Sie Sehstörungen? Das wurde gefragt. Die Sehstörungen wurden gefragt. Schwarz vor den Augen, nicht Bewusstsein, aber nicht Vertigo, zwischen Präsenkopf gleich. Ja, das kann man natürlich noch dazu fragen. Das kann man noch ergänzen. Das ist richtig. Und Das Emesis plötzlich auf Deutsch, ich weiß nicht, plötzliche Emesis. war erst die Übelkeit. Die Übelkeit war ziemlich schnell mit den Kopfschmerzen und dann kam auch bald das erste Erbrechen. Das war sehr schnell, so sehr schwallartig. Schwallartig, ja, schwallartig. Könnten wir ich Emesis beschreiben? Diese Frage, ist das korrekt? Könnten Ja, Sie ihn also wie sieht das Erbrochene aus? oder Ja, schwallartige einiges Emesis, ist das Erbrechen. Das Erbrechen war schleimig, gelblich, aber kein Blut. kein Blut, aber schwallartig. Ja, Ja, schwallartig. das heißt eine interkranialer Druck seit, deswegen schwellartige Emesis. Kann ein Hinweis sein. Kann. Noch andere Fragen, Kollegen? Nein, könnten wir Arzt-Gespräch anfangen, Oberarzt? Ich glaube ja, der Kollege ist fertig. Bitte schön, Volker. Hallo, Herr Oberarzt. Ich Hallo. habe eine neue Patientin übernommen. Haben Sie Zeit dafür also? Ja. Okay. Frau Melanie Goldstein ist eine 58-jährige Patientin, die sich heute Abend bei uns wegen seit 3 Stunden bestehende, plötzlich erstmalig aufgetretene, heftige, diffuse und dumpfe Zephalgie ohne Ausstrahlung vorgestellt hat. Die Patientin berichtete, dass diese Schmerzen auf der Schmerzskala 8 von 10 auf der Schmerzskala seien und im Ruhe ein bisschen besser geworden seien. Laut der Patientin es gäbe keine Auslöser der Schmerzen. Zusätzlich teilt sie mit, dass diese Schmerzen langsam begonnen hätten. Und sie habe dagegen eine Paracetamol eingenommen, aber das hat ihr nicht geholfen. Schmerzen haben Ja, plötzlich. Schmerzen haben plötzlich. plötzlich angefangen. Die Schmerzen waren ziemlich plötzlich da. Die Ja, haben ich habe die passiert. beide geschrieben. Plötzlich. Akut. Ja. Ja, plötzlich Akut. erstmalig aufgetretene habe ich geschrieben da. Okay. Und Akut ohne bestimmten Auslöser aufgetreten. Ja. Und sie habe ihre Blutdruck nicht gemessen. Ferner sind der Patientin die folgenden Begleitsymptome aufgefallen. Sie klagt. Haben Sie den Blutdruck gemessen bei der Patientin? Nein, ich sollte ihren Blutdruck gemessen, aber ja, ich habe es vergessen. Ich werde das schnell machen. Gut. Und sie klagt über ein Amaurosis, Nausea, dreimal schwallartige Emesis und Vertigo. Die Fragen nach Meningismus, Synkop, Parese, Parästhesie oder Trauma wurden von der Patientin verneint. Okay. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf eine Inappetenz wegen dieser Schmerzen und Obstipation. Die Patientin, hat die Patientin Obstipation? Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder? Ich glaube nicht, dass Nicht, ich nicht. glaube nicht. Obstipation habe ich nicht. Was hatten Sie dort gesagt? Ich konnte das ganz nicht verstehen, ich glaube, damals. Früher, vor einigen Jahren, hatte ich Beschwerden mit dem Stuhlgang, Durchfall und Blähbauch. Und dann wurde eine Milchzuckerunverträglichkeit festgestellt. Ja, ich habe es aufgeschrieben. Und Danach Reisdarm festgestellt, Herr bei der Bühne. Operation. Ja, am Vorerkrankungen leide sie an Ein Moment, Arteriepitonie. die Patientin hat gesagt, Reisdarm, Herr Heiko. Ja. Seit wann? Ich weiß nicht, die Patientin hat gesagt, Reisdarm. Also die Patientin hat berichtet, dass sie vor einigen Jahren Probleme hatte mit der Verdauung, hatte Durchfälle, hatte Blähbauch und dann wurde bei der Untersuchung eine Unverträglichkeit auf Milchzucker festgestellt. Reisdarm, haben Sie gesagt, warum? Ich habe verstanden, seit wann oder was? Nein, nicht seit wann. Reisdarm, Reisdarm. Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Gibt es einen medizinischen Fachausdruck? Oder man kann sagen, vielleicht Colon irritabile, könnte man sagen. Ja, das gut. Aber was die Patientin, hat die Patientin gesagt, sie hat eine Amaurosis? Also Sehstörungen. Sie hat gesagt, ich kann nicht mehr so gut sehen. Ich sehe verschwommen. Ich glaube, Sie sagen dann besser, Patientin berichtet über eine Visusminderung. Ist besser als Amaurosis, weil Amaurosis ist da schon etwas gravierender. Ja. Visusminderung, das heißt Glaukome eines Symptome. Verschwommenes Sehen. Sie sieht nicht mehr klar, ja, sie sieht die Dinge nur verschwommen. Das nennen wir erstmal Visusminderung. Unscharfes Sehen. Ja, und aber Amaurosis würde ich da Amaro ist nicht. wäre mir etwas zu hart. Okay, ich habe Sie jetzt unterbrochen. Bitte fahren Sie fort. Kein Problem. Vorerkrankungen. Jetzt momentan, Sie haben Oberarzt und Chefarzt. Ich bin Facharzt. Deswegen. Ja. Sicher, Türkan. Vorerkrankungen leide sie an einer Arteriepitonie seit 5 Jahren, Reizdarmsyndrom und Glaukom. Aber ich habe es vergessen, seit wann hat sie diese Beschwerden? Also das Glaukom, der grüne Star seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Okay. Und sie wurde als Kind tonsillektomiert und appendektomiert. Und es wurde bei ihr auch eine Nierenoperation wegen Nierensteine am linken Seite. Nephrolithiasis. Ja, wegen einer Ah. Nephrolithiasis, ja. Und in Bezug auf die Medikation nehme Frau Goldstein die folgenden Medikamente regelmäßig ein: Valsartan 5 Milligramm Tablette einmal morgen, einmal abends. Metoprolol 25 Milligramm Tablette einmal morgen, wieder einmal abends. Und Timoptol Tröpfen gegen Glaukom einmal die beiden Augen. Morgen einmal für die beiden Augen abends. Okay. Nein, bitte nochmal, Valsartan wie viel Milligramm? 5 Milligramm. Valsartan 5. Okay, gibt es, ja, okay. Und der Impfstatus sei vollständig und die Reiseanamnese ist unauffällig. Sie habe eine Laktoseintoleranz. Dafür habe sie ihre Ernährungsmethode sich verändern. Außerdem sie habe eine Unverträglichkeit gegen tropische Früchte, also zum Beispiel Kiwi, die mit brennendem Mund sich äußere. Und eine Nickel-Allergie. Ich habe es nicht ganz verstanden. Gürtel, Schwalla oder und Es handelt sich wahrscheinlich um eine Kontaktallergie Kontaktdermatitis. und Ah. dann entsprechende Kontaktekzem oder Kontaktdermatitis. Kontaktexem, okay, ja, ich wusste es nicht. Und sie sei Nichtraucherin und trinke jeden zweiten Abend ein Glas Wein. Sie habe keinen Kontakt mit Drogen. Und als Sport jogge sie zweimal an der Woche ungefähr 30 Minuten. Ja. Und sie sei verheiratet und habe keine Kinder. Und sie sei Polizistin als Beruf. Also sie ist mit Stress ausgesetzt. Okay. Sein Vater ist ihre Ja. Eltern. Ja, ihr Ah, Vater. ja, Entschuldigung. Ihre Eltern leben noch. Also ihr Vater ist 88 Jahre alt und leidet an Herzinsuffizienz und Diabetes mellitus Typ 2. Und ihre Mutter ist auch 88 Jahre alt und mit 85 Lebensjahr Alter an 65, 65. 65. 65 Jahren. Warum? Wegen Kolorektalkarzinom operiert wurden und außerdem leidet sie an Gonarthrose, Coxarthrose. Der Patient sagte, sie leidet an alle Arthrose-Typen. Man kann sagen, sie leidet an einer Polyarthrose. Polyarthrose. Arthrose? Ja, ich wusste es nicht auch. Ja, ist gut, alles gut. Okay, und sie sei Einzelkind. Die anamnestischen Angaben, also auf der erwähnten Symptome, gehe ich von einer entgleisenden Arterialhypotonie aus. Aber die Patientin sagte zu mir, dass ihre Medikamente regelmäßig eingenommen habe. Hat die Patientin Blutdruck-Selbstmessungen gemacht? Sie sagte nein. Nee. Ja, die Patientin hat Blutdruck-Selbstmessungen gemacht, früher Also. regelmäßig, aber in den letzten 14 Tagen hat sie angegeben, hat sie nicht mehr gemessen. Ja, am Ende haben Sie gesagt, ich glaube, dass. Ja, also sie hat Blutdruck-Selbstmessungen früher intensiver gemacht, häufiger, aber in letzter Zeit eher nicht und zuletzt ungefähr vor 14 Tagen. Was gibt es denn für Differentialdiagnosen? Ja, als Differentialdiagnose kommen die folgende in Betracht. Ja, stressbedingte Kopfschmerzen, Migräne, Meningitis oder TIA habe ich gedacht. Ja, als Erste würde ich diese Patienten natürlich körperlich untersuchen. Also ich sollte zuerst ihre Vitalparameter messen, also Blutdruck messen besonders. Dann würde ich neurologische Untersuchungen durchführen und Blut abnehmen. Also bei der Labor untersuche würde ich Therapie, BSG, Blutbild untersuchen. Ja, wenn Okay. es Okay. Differentialdiagnostisch sollte man eins auf alle Fälle noch in Erwägung ziehen. Die Patientin berichtet, dass sie ein Glaukom hat. Ah, ja. Es könnte schon ein akuter Glaukomanfall durchaus mit dahinter stecken. Zumindest sollte man das auf alle Fälle bedenken, im Auge behalten. Das wird dann oft vergessen. Eine Kollegin fragte, glaube ich, hier im Chat habe ich gelesen, gerötete Augen oder ein gerötetes Auge wurde gefragt. Das wurde nicht darauf eingegangen. Ich habe das eben gesehen da unten. Ja, genau. Herr Selman hat geschrieben, haben Sie roten Augen? Ja, das habe ich kurz gesehen eben. Also das Glaukom ist sicherlich noch differentialdiagnostisch, würde ich es mit erwähnen. Also, soll ich Glaukom-Attacke schreiben oder sagen? Wie bitte? Soll ich Glaukom-Attacke schreiben oder sagen? Man kann auch sagen, Verdachte auf akutes Glaukomanfall oder Glaukomattacke, ja, kann man ruhig sagen. Es gibt natürlich in seltenen Fällen auch dieser heftig einsetzende Schmerz, der mehr dann ist, es kann auch eine Subarachnoidalblutung sein, sowas. Ja. Deswegen fragte ich Synkope, Parese, Paresthesie oder Genau. Also Stimmungsen. Neurologie, so in der Sinne hat die Patientin ja nicht geboten, bis auf jetzt sagen wir mal Schwindel und oder Vertigo und. Gut, was sicherlich, Sie haben das mit der Anamnese und so, finde ich, alles total gut und systematisch gemacht und verständlich. Aber denken Sie bitte dran, wenn jemand mit so heftigsten Kopfschmerzen kommt, die seit 3 Stunden bestehen, und sowas noch nie gehabt hat, dem würde ich sofort den Blutdruck messen. Sofort, als erstes. Ja. Sie haben zwar gefragt, messen Sie den Blutdruck oder haben Sie den Blutdruck gemessen? Da hat die Patientin gesagt, nein, habe ich nicht. Da müssen Sie sofort als erstes dann die Vitalparameter messen und sagen, Frau Goldstein, ich messe jetzt gerade. Ich möchte mir ein Bild machen. Ich messe jetzt gerade Ihren Blutdruck und vielleicht Ihren Sauerstoffgehalt und während ich Sie weiter befrage. Und dann haben Sie schon mal sich gut gekümmert. Das beruhigt auch den Oberarzt. Ja? Und dann könnten Sie gleich vielleicht sehen, Frau Goldstein hat einen Blutdruck von 250 zu 130. Und da müsste man dann vielleicht schon während der Anamneseerhebung vielleicht schon tätig werden. Ja? Dass sie vielleicht den Blutdruck versuchen, mild und langsam vielleicht etwas zu beeinflussen, zu senken. Und ich glaube, das wäre für eine Prüfung wichtig, dass Sie einfach sagen, ich würde jetzt die Anamnese unterbrechen und würde erst bei der Patientin die Vitalparameter überprüfen. Und dann setze ich die Anamnese fort. Und ich glaube, dann sind erstmal alle sehr zufrieden und beruhigt. Ja? Ja, aber Sie haben die Anamnese, denke ich, auch gegenüber dem Oberarzt, finde ich, sehr ruhig und klar dargelegt und auch mit den notwendigen medizinischen Fachausdrücken. Ja, auch wenn vielleicht ein oder was mal nicht da war, aber Sie haben, denke ich, die allermeisten sehr gut umgesetzt. Ja, fehlt jetzt nur noch die Prüfung. Am Ende dieses Monats. Gut, es ist ja nicht mehr so lange. So. Ich hatte eine Frage zu diesem Fall nicht, Düsseldorf-Falle, eine Frage. Ja. Wir fragen, ob es Schleudertrauma oder Schiefhalsbeschwerden gibt. Schleudertrauma in der Anamnese? Schleudertrauma und Schiefhals. Ja. Torticollis und Distorsion. Also, es wurde ja gefragt, hatten Sie einen Unfall oder ein Unfallereignis oder eine Sturzereignis? Das wurde ja relativ früh gefragt vom Kollegen. Und das fand ich schon mal eine wichtige Frage. Es kann ja auch mal sein, vor 6 Wochen ein Sturz und dann entwickelt sich ein Subduralhämatom oder irgendetwas, was dann vielleicht nicht ganz so dramatisch vielleicht sofort diesen akuten Schmerz macht, aber das ist eher so ein, vielleicht ein schleichender Prozess, so habe ich es zumindest erlebt. Aber die Frage nach dem Sturzereignis oder gut, das beinhaltet vielleicht auch ein Schleudertrauma, ne? Also wenn eine Polizistin sagt, ich hatte einen Verkehrsunfall vor 2 Wochen und Deswegen. Nackenschmerzen oder so etwas, klar, dann ist das ein wichtiger Hinweis, ne? Das ist schon. Dankeschön. Vielen Dank. So, die Vielen Dank, Herr Koch. nächste Sitzung.